Dort wird der Aushub in Wasser aufgelöst und durch Siebsysteme gefiltert, sodass kein Samenkorn, keine noch so winzige Schnecke übersehen wird. Wer weiß, was die Trauergemeinde vor 9000 Jahren so alles verloren hatte. An den Profilwänden des ausgegrabenen Leitungsgrabens entdeckte Siegels Team schließlich auf beiden Seiten Störungen im Bodenaufbau. Die Vermutung erwies sich als korrekt. 1934 hatten die Arbeiter das Grab angeschnitten und die Ausgräber seinen Inhalt vom Leitungsgraben herausgenommen. Die Entscheidung für das weitere Vorgehen stand damit fest. Das verschwundene Grab sollte im Block geborgen werden, um es in der großen Lagerhalle des Zentraldepots unter geschützten Bedingungen behutsam, Schicht um Schicht freizulegen. Solche Blockbergungen sind nichts Ungewöhnliches. Erlauben Sie es doch, den ursprünglichen Kontext einer Bestattung zu erhalten und ihn später auch den Museumsbesuchern zu präsentieren. Normalerweise aber sieht man den freigelegten Befund, weshalb ein Block meist nie sonderlich hoch sein muss. In diesem Fall hatte man es mit einer Blackbox zu tun, zumal einer, die ein verschwundenes Grab enthielt, dessen Umrisse sich im Boden nicht abzeichneten. Deshalb war der geborgene Block weit über einen Meter mächtig. Genauer gesagt waren es zwei Blöcke, links und rechts des Grabens der Wasserleitung. Sie maßen je 2 Meter in der Länge, der eine 1,40 Meter breit, der andere 60 Zentimeter. Beide wurden sorgsam abgedeckt, an den Seiten bis in die Tiefe freigelegt, mit Holz verschalt und von einer passgenau zusammengeschweißten Stahlkonstruktion eingefasst, damit sie nicht auseinanderbrachen. Dann kam die größte Herausforderung. Um die bis zu gut 6 Tonnen schweren Blöcke zu bergen, mussten sie mit Stahlröhren und Doppel-T-Trägern unterfangen werden. Die Ausgrabungsfläche wurde noch einmal vergrößert, damit die 2 Meter langen Röhren in der Tiefe unter die Blöcke geschoben werden konnten. Mehr als eine Nachtschicht war fällig. Endlich, am 12. Dezember 2019, hiefte ein Kran die Blöcke auf LKWs, die sie ins Zentraldepot nach Halle fuhren.